Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 14 Minuten sind wir hier im Radio alleine und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Montagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die letzte Woche vor Weihnachten, die letzte Woche auch vor unserer Weihnachtspause. Jennifer ist die erste Anruferin heute Nacht, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Jennifer, schön, dass du da bist. Klasse, ja. Also es geht, mein Thema ist heute mein Freund. Dein Freund? Mehr oder weniger mein Freund. Also wir haben seit 8 Jahren eigentlich eine Beziehung. Das Problem ist, er steht da nicht zu. Er ist 24 Jahre älter damit und er hat damit ein wahnsinniges Problem. Seit 8 Jahren? Seit 8 Jahren. Da warst du 16? 18. 18, genau, du bist 26 jetzt, genau. Richtig, ja. Und er ist, wer sagst du, 24 Jahre älter? 24 Jahre älter. Und das hat alles schön und gut angefangen, nur das Problem ist jetzt halt, er hat 2 Kinder. Er hatte damals auch nur eine Frau, mit der er zusammengelebt hat. Nur habe ich da in der Beziehung nichts weiter kaputt gemacht. Also es war so, ich habe sogar mit der Frau persönlich gesprochen und sie gefragt, ob es okay ist, wenn ich mit ihrem Mann zusammen bin, und sie hatte da überhaupt nichts gegen. Das war jetzt ziemlich egal, weil die Beziehung nur wegen der Kinder noch zusammen gewesen ist. Und aber sag mal, wenn ihr 8 Jahre zusammen seid, er steht seit 8 Jahren nicht zu dir und zu der Beziehung? Nee, überhaupt nicht. Und weil der Altersunterschied so groß ist? Ja, also vor seiner Familie ist ihm das tierisch peinlich, also ziemlich unangenehm. Also und wo ist es ihm noch unangenehm? In der Öffentlichkeit sowieso, aber dafür habe ich sogar Verständnis, er ist Fahrschullehrer. Und ich kann verstehen, dass nicht alle Welt das wissen muss, wenn er mit mir zusammen ist oder so. Dafür habe ich volles Verständnis. Nur seine Familie, das nervt mich so. Er wohnt mit der ganzen Familie da so auf einen Haufen. Seine Eltern wohnen genau gegenüber bei ihm. Die haben so ein Grundstück. Ja. So mit Haus und Hof und allem drum und dran. Und die wohnen da halt alle auf den Flecken. Also Mami, Papi, Omi, Opi, alles was so dazugehört. Naja, Brüderchen sind es in dem Fall. Das heißt, du bist da äußerst selten bei denen? Oder so gut wie gar nicht? Eigentlich gar nicht. Ich glaube, in den ganzen 8 Jahren vielleicht 3-4 Mal. Wie verhält er sich deinen Eltern gegenüber? Meinen Eltern gegenüber? Ja. Also meine Eltern haben überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm jemals gehabt. Also er wollte am Anfang dazu stehen und hat auch gesagt, ich komme mit zu den Eltern. Nur da war das Problem, dass meine Eltern von Anfang an gesagt haben, mit dem Mann reden wir nicht. Ach so. Die kennen ihn weiter gar nicht, die haben sofort das abgeblockt. Also die waren auch dagegen? Die haben mich rausgeschmissen, ja. Die haben dich deshalb rausgeschmissen? Ja, die haben überhaupt nie mit mir darüber gesprochen. Und wenn, dann wollten sie eigentlich nur. Und das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Es läuft gerade wieder einigermaßen, aber die wissen halt nicht, dass ich mit meinem Freund noch zusammen bin. Wenn, dann haben sie sich damit abgefunden oder sagen da nichts mit. Es wird halt mehr oder weniger totgeschwiegen. Schämt er sich auch in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis? Taucht er da auch nicht mit auf? Nee, überhaupt nirgendwo. Nirgendwo. Das heißt also, wenn ihr zusammen seid, seid ihr immer alleine zusammen? Das ist immer das, was so unheimlich nervt, ne? Seid ihr schon mal in Urlaub gefahren? Na, das ist ja gerade das Schlimme. Er fährt immer mit seinen Leuten weg und ich gucke in die Röhre. Das ist natürlich ganz blöd. Mensch, Jennifer, das machst du seit 8 Jahren mit? Seit 8 Jahren? Na, es ist halt schwer, weil er ist sonst sehr gut zu mir, ne? Also er ist sonst. Ja gut, aber wenn. Ich meine, gut, der Mann ist jetzt 50 Jahre alt und du bist 26. Ja, das ist schon ein enormer Altersunterschied, aber. Ja, ich weiß. Aber egal, so what. Wenn man sich liebt, finde ich es egal. Ne? Finde ich auch, ja. So. Dann ist es doch eine permanente Demütigung deinerseits, wenn er dich quasi versteckt und sich nicht zu dir bekennt. Ja, finde ich ja auch so. Nur das Problem ist, er kriegt das irgendwie nicht hin. Ja, wenn es 8 Jahre gemacht hat, kriegt das auch jetzt nicht mehr hin. Ja, damals habe ich halt die Ausrede gelten lassen, dass seine Kinder zu klein sind und dass er die damit irgendwie nicht reinziehen möchte. Und daraufhin habe ich mich auch darauf eingelassen. Ich stelle mir das wirklich ganz schlimm vor, in eine Beziehung zu stecken, in der ich quasi eingesperrt bin. Ja, das ist ja das Belastete. Ja? Keinen gemeinsamen Freundeskreis zu haben, nichts gemeinsam zu machen, nicht mal gemeinsam in Urlaub zu fahren. Da frage ich mich, wie du das aushältst. Das frage ich mich manchmal auch. Ja, früher habe ich es halt durchgehen lassen, habe ich mir dann gesagt, gut, deine Kinder sind klein, da habe ich das unterstützt und habe ich gesagt, die müssen das nicht wissen, ist ja auch alles halb so wild. Da hat er dann halt Angst vor einer wirklichen Scheidung und dies und das und jenes, weil es hätte dann auch sein können, dass ihm die Kinder weggenommen werden und so. Das wollte er alles nicht und dafür hatte ich auch volles Verständnis. Gut, aber er könnte ja jetzt einen ganz klaren Strich unter alles machen und könnte mit dir zusammen leben, ganz offiziell, wo und wie auch immer. Theoretisch ja, aber es ist ihnen halt sehr unangenehm, auch noch vor seiner Mami und vor seinen Brüderchen, die da mitwohnen. Mhm. Also er hat da so ziemliche Panik vor, dass er dann so irgendwie das schwarze Schaf der Familie wird oder sowas. Mhm. Also ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen, vor 14 Tagen donnerstags einmal bei ihm zum Frühstück, weil ich so lange gebettelt habe, dass es endlich mal gemacht hat, dass er mich auch mal zu sich nach Hause einlädt. Furchtbar. Und furchtbar, ja. Ja, schon, klar. Nee, das finde ich so furchtbar, dass das für mich ganz grundsätzlich diese Beziehung in Frage stellt. Ganz grundsätzlich. Die Frage, was soll diese Beziehung noch, wenn man sich 8 Jahre hatte so demütigen hat lassen müssen wie du? Da kann ja auch die Liebe seinerseits nicht so groß sein. Er besteht ja nur aus Schwäche und nicht aus zu dir stehen und sich zu dir bekennen. Ja, ansonsten ist er ja ganz freundlich. Und ja, ansonsten. Also. Gut, ansonsten, aber dieses halt immer nicht das Wichtigste, mit das Wichtigste, nämlich auf deiner Seite zu sein, das ist nicht gegeben. Ja, das stimmt, aber ansonsten kümmert er sich halt um mich und das gefällt mir auch gut und ich möchte ihn eigentlich auch nicht verlieren, er ist sonst ein sehr netter Mensch. Also. Ja gut, dann finde dich damit ab, dass das vielleicht noch viele, viele Jahre genau so geht. Mhm. Ach so. Also, ja, das hoffe ich ja nicht. Also ja, aber wenn woher, du hast ja gar keinen Anlass auf eine Hoffnung, dass sich da noch was verändert. Das ist ja so festgefahren und dieser Mann scheint ja auch nichts verändern zu wollen. Nee, das sagt er ja auch. Also so im seinen Sinne ist das er nicht, ne? So. Er meint, er kann das halt nicht und. So, dann musst du sagen, dass du das gerne anders möchtest. Und wenn er das nicht kann, dann hat diese Beziehung eben keine Zukunft mehr. Wie soll ich das dann alles wegstecken, die 8 Jahre? Was soll ich mir denn da jetzt sagen? Ich meine, der hat dann ja alles und ich bin dann alleine, das ist ja auch doof. Ja, du bist dann alleine. Bietet er mir ja zumindest an, also Mittwoch jetzt mit mir nach Lübeck zu fahren. Aber Jennifer, doch keine, du bist doch, hast du es nötig, Almosen anzunehmen? So hört sich das an. Ich möchte auch ein Kummelchen abhaben. So klingt das. Nee, dann bist du halt immer eine Weile allein. Du bist eine junge Frau. Kommst auch alleine eine Weile durchs Leben, bis du irgendwann einen anderen Mann kennenlernst. So finde ich es wirklich völlig, völlig beschissen, ehrlich gesagt. Ja, schwierig ist das schon, klar. Ja. Schön ist es nicht. Nee, und man hat auch gar keinen Elan, irgendwie da noch sich was auszudenken, weil der hat das 8 Jahre so gemacht und er wird aber weiter so machen. Und der hat das erlebt, dass du das so mitmachst 8 Jahre lang und dann wird das auch weiter so laufen in seinen Augen. Der hat kein Rückgrat, der Kerl. Das ist das Ding. Hat er ja auch nicht. Ja. Das ist mir schon klar. Nur jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es eine Maßnahme, wenn ich das mal versuche und den Leuten dann einfach mal sage, dass er mit mir zusammen ist. Vielleicht bringt das ja was. Ja, mach mal. Mal sehen, wie er dann loslegt. Vielleicht zeigt er dann noch mehr sein wahres Gesicht, nämlich dass er super zornig auf dich ist. Ja, das wird er wohl auch sein. Das hat er mir ja schon gesagt, wenn ich das mache. Das findet er dann gar nicht gut. Letztendlich, glaube ich, ist die Lösung eine Trennung von diesem Mann, Jennifer. Meine Meinung. Und wie komme ich denn damit klar? Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Das einfach wegzustecken und dann zu sagen, ja schön, verloren. Ja, aber das haben alle Menschen, die sich von einer Liebe oder von der ehemaligen Liebe trennen. Da kann ich dir keine Rat geben. Das muss man alleine aushalten. Das sind traurige Zeiten. Aber manchmal ist es besser, das auszuhalten, als beispielsweise jetzt so eine Demütigung länger auszuhalten. Ja. Meine Meinung. Alles Gute. Ja, danke schön. Jennifer, mach's gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Jasmin, 27 Jahre, guten Morgen. Hallo? Hallo Jasmin. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, und zwar habe ich ein Problem auch in der Beziehung. Mhm. Ich bin seit mehreren Jahren mit einem Mann zusammen. Mhm. Seit wie vielen Jahren? Bitte? Seit wie vielen Jahren? Seit 7. Mhm. Jetzt allerdings nicht mehr. Wir haben uns vor 4 Wochen getrennt. Mhm. Ohne irgendwelchen Begründungen, muss ich dazu sagen. Also gab eine kleine Auseinandersetzung und ach, und seid ihr einfach gegangen? Bitte? Und dann seid ihr einfach gegangen? Einfach so? Nee, muss ich dazu sagen, wir haben zusammen gelebt. Ja. Und wir haben uns gestritten über eine kleine Sache. Ja. Und dann bin ich zur Fahrschule gegangen, bin abends wieder nach Hause gekommen nach 2 Stunden und dann waren seine Sachen weg. Und einige Möbelteile. Ach. Da war ich erstmal ziemlich erschrocken. Tja, verständlicherweise nach 7 Jahren. Ja. Aber da muss es ja schon sehr gekriselt haben vorher. Ja, klar. Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, man hat in einer Beziehung nie Streit, dann ist es gelogen, ne? Gut, aber da muss sich ja schon eine ganze Menge aufgestaut haben, immer sowas klar, macht, ne? Das ist klar. Nur jetzt ist das Problem, ich bin im 8. Monat schwanger. Von ihm? Von ihm, ja. Und bekomme das Kind am 22. Januar. Er weiß das? Er weiß das, ja. Mhm. Und ich habe also die letzten 4 Wochen mehrmals versucht, mich mit ihm zu unterhalten oder Kontakt zu ihm zu kriegen. Ich wollte gerade fragen, hat er irgendwie Kontakt mit dir, vor allen Dingen jetzt in der Situation? Er selber meldet sich bei mir nicht. Hallo? Ja, ich höre zu. Mhm. Ja, er selber meldet sich bei mir nicht. Wir hatten jetzt auch das Zuckerfest, also wir kommen aus dem Land, wo es Zuckerfest gibt. Was ist das Zuckerfest? Das ist Bayram, sagt man dazu. Also das sind 3 Tage, das ist bei uns wie bei euch Weihnachten. Ach so, woher kommst du? Aus Marokko. Aus Marokko, ja. Mhm. Man beschenkt sich und feiert dann halt 3 Tage zusammen mit Familie, Freunden und so. Man isst ganz viel und... Ne? Richtig. Mhm. Ja, und jetzt habe ich ihm laut Rat meiner Bekannten eine SMS geschickt, also schönes Zuckerfest gewünscht und so, ne? Mhm. Keine Antwort. Und dann habe ich ihn mal angerufen und habe dann gefragt, wie es jetzt weitergehen soll mit uns und mit dem Kind, das da ist und so weiter. Und er sagte dann ganz dreist, ihm ist im Moment alles scheißegal. Mhm. Na toll. Alles. Na toll. War das ein Wunschkind? Nein. Nein, das hat sich so... Es hat sich so ergeben, aber er war auch einverstanden damit, ne? Also vom wegen Abbruch und so war nicht. Und jetzt steht er nicht dazu. Und du stehst alleine da mit dem Kind jetzt? Ja, so gesehen ja. Und hast vermutlich, so wie sich das anhört, keine Hilfe, keine Unterstützung von ihm? Absolut nicht. Kannst nur hoffen, und das ist dann wieder alles nervig, dass er zahlt, zumindest? Nee, das ist das andere Problem. Also wir hatten uns ja am Telefon unterhalten. Mhm. Das heißt, er hat mir nur zugehört und ich habe zu ihm gesagt, wie stehst du dazu? Und dazu muss ich aber sagen, an dem Tag, wo ich mit ihm telefoniert habe, kurz davor hat seine Mutter mich angerufen und hat mir dann am Telefon gesagt, also das muss ja nicht so weit kommen und warum ich das Kind überhaupt kriege. Und da habe ich zu ihr gesagt, es ist zu spät, das Kind kommt nun mal und daran kannst du nichts ändern, es ist nun mal so. Und da hat sie gesagt, ja, dann soll ich ihn doch unbekannt angeben, ne? Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ich sag, du hast damit nichts zu tun. Ich sag, wenn dein Sohn was will, dann soll er mich selber anrufen oder es lassen. Ne? Mhm. Eine halbe Stunde später rief er mich dann an und sagte, ja, was ist los? Und da habe ich dann zu ihm gesagt, wie, was ist los? Und dann daraufhin, also ganz, ganz verzwickt, der redet nicht normal. Und also er will auch nicht zahlen im Klartext, oder was? Das weiß ich eben nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe es ihm angeboten. Ich habe nur, um zu gucken, um ihn zu locken, was er sagt, habe ich ihm am Telefon vor 2 Tagen gesagt, soll ich dich unbekannt angeben? Was möchtest du? Sag mir, was du möchtest. Und er sagte dann darauf, im Moment ist mir alles scheißegal. Und ja, aber ich meine, es ist ja klar, was du machen musst. Du wirst ihn natürlich als Vater angeben. Das ist ganz wichtig für deine Zukunftsplanung auch. Und es muss darauf hinauslaufen, dass er, wenn er sich sonst schon nicht darum kümmert, emotional nicht kümmert, dass er zumindest finanziell dich unterstützt und das zahlt, was er zu zahlen hat, was seine Pflicht ist. Ja, aber andererseits sage ich mal so, ich möchte mit dem überhaupt nicht, ich denke mir ja gut, das Kind kriege ich durch, so oder so, ne? Mhm. Das wird schon irgendwie kein Problem sein. Es gibt so viele alleinerziehende Mütter. Ach so, dir wäre das, du könntest das finanziell? Das ging mehr oder weniger. Und dir wäre sogar ganz recht, überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihm zu haben? Mir wäre das ganz recht, ja. Ach so. Mhm. Ich möchte halt... Gut, das muss ich jetzt abwägen. Was, ich meine, wenn er zahlt, dann besteht da eine dauerhafte Verbindung, ne? Wie auch immer. Genau. Und das möchte ich irgendwo nicht. Ja. Weil das ist im Moment die Trennung, die ist sowieso schon schwer genug und... erstmal über diese ganzen Jahre wegzukommen, was ich mit ihm alles erlebt habe und durchgelebt habe. Ich möchte da einfach drüber wegkommen. Mhm. Und wenn ich dann dadurch mit dem noch konfrontiert werde, dann ist es für mich irgendwie doch noch schlimmer. Ne? Mhm. Und das habe ich ihm selber auch gesagt. Gut, die Sichtweise kann ich auch verstehen, teilweise. Dann, wenn du der Auffassung bist, du hast noch ein paar Wochen Zeit, dann zieh das so durch, mach es so. Ja, und jetzt habe ich, die andere Angst vor mir ist natürlich, also ich liebe ihn, das muss ich dazu sagen. Ne? Mhm. Das streite ich auch gar nicht ab, ist klar. Ich habe auch versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen, um vielleicht zu gucken, dass man irgendwie noch irgendwas geregelt bekommt. Mhm. Andere, also Außenstehende sagen, ich wäre verrückt, ich soll das sein lassen. Wenn mir ein Mann sowas sagt, dann würde ich den in den Wind schießen. Mhm. Nur es ist nicht einfach, Jürgen. Das verstehe ich. Es ist absolut nicht einfach. Ich möchte mal vorschlagen, dass du mal noch ein paar Worte, auch was diese ganze emotionale Verstrickung anbelangt, mit meiner Psychologin besprichst, Jasmin. Mhm. Das ist die Petra heute Nacht. Mhm. Das Verfahren kennst du ja vielleicht, du legst auf und sie ruft dich gleich wieder an. Mhm. Aber es ist schon eine traurige Geschichte, ne? Dass er dich nach so vielen Jahren einfach hat sitzen lassen. Was würdest du machen, Jürgen? Also frage ich dich jetzt einfach nur mal so, ne? Wenn du dich da irgendwie reinversetzen kannst. Wenn er sich irgendwie mal wieder melden würde im Januar und ich gebe ihn wirklich nicht an, was würdest du denn machen? Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ja, ich möchte wieder eine Beziehung. Letztendlich würde ich alles versuchen, eine freundschaftliche Basis zu kriegen, allein wegen des Kindes. Mhm. Jasmin, wir machen das mal so. Du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich auch vor den Fernsehgeräten. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Kleine Verspätung, wir bitten es zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Das ist die letzte Woche vor der Weihnachtspause, die letzte Woche vor Weihnachten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir eine freie Themennacht, eine freie Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann macht das. Könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Tim, 21 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian, ja. Tim hier, hi. Hallo Tim. Also, pass auf, ich hab folgendes Problem. Ich bin, wenn ich das so mal erzählen darf, also ich bin in der Burschenschaft, ich bin da eingetreten vor einem halben Jahr. Mhm. Und ich meine, du hast ja sicherlich schon gehört, so von so Studentenverbindungen und so. Und na, allerdings, ich kannte sie teilweise auch. Ja. Die Burschenschaften haben ja nicht unbedingt den besten Ruf. Nee. Und ich möchte jetzt folgendes dazu sagen. Da gibt's solche und solche, ne? Ja, es gibt sicherlich solche und solche, ja. Das stimmt natürlich. Und ich muss sagen, ich möchte halt nicht sagen, in welcher, weil ich Angst ein bisschen habe, auch soll echt anonym bleiben. Mhm. Es ist halt nicht so, kein rechtsradikaler Haufen, also dann wäre ich wahrscheinlich auch schon gegangen, so oder so. Mhm. Also sind keine Nazis und die ganzen schlimmen Vorurteile, die da so herrschen, es ist alles nicht so wild. Mhm. Es ist nur für mich persönlich, es ist wild aus einem ganz bestimmten Grund, deswegen mir das nicht mehr so gefällt da. Ich möchte vielleicht vorher sagen, mein Vater, der ist auch da, derselben Burschenschaft, der ist der alte Herr. Aha, da gibt es also eine Familientradition. Ja, das ja. Ist auch in irgendeiner Weise für dich eine Verpflichtung, dann auch da. Ja, sozusagen. Es ist halt so, dass ich da eigentlich wieder gehen wollte, weil es mir halt nicht so mein Ding. Erzähl doch mal, ich weiß, dass es ganz harmlose Burschenschaften gibt, wo die Studenten sich einfach nur so treffen und einfach auch so eine Gemeinschaft pflegen. Ja. Dann gibt es auch sehr wenige, ich glaube, das ist wirklich ein Vorurteil, sehr wenige, die so in die Nazi-Richtung gehen, aber das sind sehr wenige, glaube ich, habe ich mittlerweile auch gelernt, das ist ein Vorurteil. Aber es gibt eben auch diese, wo es sehr martialisch zugeht, ne? Wo geschlagen wird, schlagende Burschenschaften. Ja, martialisch wären wir wahrscheinlich gerne, aber sind es halt nicht. Was gefällt dir genau nicht also an ich will das mal ausführen. Also pass auf, es ist so, du kennst das ja, es gibt ja verschiedene Typen von Studentenverbindungen. Mhm. Es gibt ja nicht nur Burschenschaften, es gibt ja alles Mögliche. Mhm. Es gibt ja Burschenschaften und dann gibt es halt Chors. Und es gibt CV-Verbindungen, das sind also christliche, nicht schlagende Verbindungen. Mhm. Und dann gibt es halt also alles Mögliche. Erzähl mal von deiner Verbindung. Ja, also unsere Burschenschaft, die sind halt eine Burschenschaft, sind auch schlagend natürlich. Und gut, es wird halt, man trifft sich halt, man findet sich zusammen, wir haben ein Haus, das gehört uns, also die alten Herren finanzieren das. Mhm. Das ist halt normal, wie bei den meisten Verbindungen, da findet man sich halt zusammen und dann trinkt man halt und feiert und macht und tut. Wie viel trinkt man? Trinkt man gerne auch sehr viel und über den Durst? Ja, manchmal. Wir versuchen es halt, aber das Problem ist halt irgendwie, so richtig können wir das nicht, weil... Was halt, ihr versucht es halt? Ja. Also, ihr versucht euch richtig massiv zu besaufen? Ja, nein, es ist nicht so. Ja, das schaffen wir schon, also es wird sich schon betrunken, bis keiner mehr nüchtern ist, das ist ganz klar. Aber verglichen halt mit anderen ist es halt schon dürftig irgendwie. Und was ich halt sagen will, ist also was mich persönlich belastet, was mein persönliches Problem ist halt, ich bin halt ich studiere halt in einer relativ großen Stadt, ich möchte halt nicht sagen in welcher, weil ich halt nicht möchte, dass meine Bundesbrüder das halt so mitkriegen. Mhm. Sag mal genau, was dich belastet. Ja, also was mich belastet ist folgendes. Es gibt ja verschiedene Verbindungen, habe ich gerade gesagt, Burschenschaften und vor allem auch Chors. Und es ist üblich, es ist so Sitte bei den verschiedenen Verbindungen, dass die sich gegenseitig besuchen und halt Hallo sagen und so. Mhm. Und was ich halt echt feststellen muss, ist, die Chors, die sind halt einfach besser. Die sind halt, das sind anständige Verbindungsstellen. Was, hier, sag mal, was dich stört an der Burschenschaft, in der du bist. Was, ja. was geht dir dagegen, Herr Strich? Ja, eben, ich wäre viel lieber Chorstudent, weil die Warum? Warum? Weil, pass auf, ich würde sagen, wir fechten ja, wir sind ja eine schlagende Burschenschaft, also wie die meisten Burschenschaften. Mhm. Und wenn wir halt fechten, sagen wir mal, gegen diese Chors, wir verlieren jedes Mal regelmäßig, kriegen wir auf die Mappe. Mhm. Kennst das ja mit den Schmissen und so, was man so hört, und die Chorstudenten, die können es halt einfach deutlich besser. Die hauen uns jedes Mal einen auf die Mappe, wenn wir saufen wollen mit denen, halt Bier trinken, gegen die, kennst du das ja, dieses Kampftrinken? Ja, also Kampftrinken gibt es auch bei euch, dieses Schlagen gibt es, das heißt, man ritzt sich da irgendwas ins Gesicht rein, als Merkmal, dass man dazugehört. Nee, das ist nicht so. Man ritzt sich nicht was ins Gesicht rein, es ist so, dass man das Fechten halt übt, jeden Tag, jeden Tag Pauchstunde, und man ficht halt nicht, man ritzt sich nicht selber irgendwas ein, man ficht halt gegen andere Verbindungen mit scharfen Klingen. Und wer halt schlechter ficht, das sind halt dummerweise meistens wir, der kassiert halt. Der kriegt halt von dem anderen halt einen ab. So eine Narbe halt, so eine Art Schmiss. Dann Schmiss halt. So, jetzt habe ich verstanden, dass die anderen besser fechten und besser saufen können. Ja, die Chorstudenten, die können halt. So, und du würdest lieber bei den anderen sein? Ja, ich wäre lieber bei den Chorstudenten. Warum? Weil, ja, erstmal, die sind politisch nicht so verbrämt wie wir, die sind viel cooler, die sind. Haben das Toleranzprinzip als Chor, die haben Ausländer. Also ist es dir in deiner in Verbindung doch zu konservativ letztendlich? Ja, zu konservativ und vor allem halt auch irgendwie zu schlecht. Also die anderen sind toleranter, die können aber auch besser fechten. Ja. Und das würdest du gerne auch besser können? Ja, würde ich auch gerne, ja. Und die sind auch trinkfester, oder? Trinkfester, alles. Und die haben Frauen und alles Mögliche. Ja, aber wie ist das mit den Frauen bei euch? Frauen dürfen halt nicht Mitglied werden, das ist natürlich klar, das ist bei allen Verbindungen so. Aber die Chorstudenten, die haben halt jeder an, also ich kann nur sagen, wie sich mir das so schildert, haben halt jeder an allen fünf Fingern jeweils 10 Frauen. Ich verstehe das gar nicht so. Also wir tanzen halt lieber miteinander mal. So, jetzt könnte man natürlich auch denken, mein Gott, was hat der Tim da für Probleme? Du lieber Himmel. Ob er nur im Chor ist oder in der, dann geht doch in den Chor. Ja, das ist ja das Problem, deswegen nicht anders, das kann ich halt nicht. Und mein Vater ja eben alter Herr ist bei unserer Burschenschaft und der hat mir also persönlich gesagt, wenn ich da jetzt auftrete, dann kriege ich kein Geld mehr und dann kann ich gucken, wo ich bleibe. Tja, das sind so die Erpressungsversuche von Eltern, ne? Und das heißt auf der anderen. Erpressung? Ja, natürlich ist es eine Erpressung. Ja, Domian, Entschuldigung, also das heißt Erpressung, er ist ja nicht verpflichtet, mich aufzuhalten. Nee, natürlich nicht, dann musst du dich auf deinen eigenen Hintern setzen und was in dein Leben organisieren. Und dich nicht aushalten lassen von deinem Vater. Ich bin Burschenschaftler, Arbeit ist nichts für mich. So. Ja, gut, dann beklag dich auch nicht und mach das, was du bisher gemacht hast. Ja. Also wo liegt das Problem da, mein Gott, nochmal? Das ist so ein absolutes Luxusproblem, was du hast. Du möchtest in einer anderen Burschenschaft sein. Traust nicht dich in einer anderen Burschenschaft? Okay, ja, nein, es heißt Chor, egal, ist ja völlig wurscht. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, aber ist doch jetzt egal. Jawohl. Ja, genau. Und du hast Angst, in diesen anderen Verein zu gehen, weil dein Papa dir den Geldhahn zudreht. Wie viel zahlt er denn im Monat? 400 Mark. Ja, dann die 400 Mark wirst du dir auch noch selbst verdienen können. Also Job irgendwoher. Wenn du da nicht drin sein möchtest und gerne bei den anderen agieren möchtest. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht ja auch immer, das sind schließlich meine Eltern. Ich will mich da ja nicht von denen nicht komplett abnahmen. Nein, aber es ist auch es geht ja auch um dich. Du bist ein erwachsener junger Mann. Und wenn du hast doch eine Entscheidung zu treffen, das ist nicht mein Ding. Egal, um was es sich jetzt auch dreht. Ich möchte lieber das machen und das ist mir näher, dann muss das auch durchziehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die mich jetzt aufnehmen würden, weil die haben schon andere Ansprüche als wir. Das ist noch, darüber kann ich jetzt nicht mit dir reden. Ich kann nur mit dir reden über den Konflikt. Kann ich etwas tun, was eigentlich meinem Vater widerspricht? Ne? Und der Familientradition. Und da sage ich, ja, wenn du es für richtig hältst, dann musst du das tun. Was für eine Fragestellung überhaupt? Ja, nochmal Jan, mir fehlt der Mut. Mir fehlt einfach der Mut. Gut, dann kann ich dir nicht helfen. Dann bist du halt auch eine feige Socke. Na, ich bin keine feige Socke. Ich bin ja schon ein bisschen mutig auch. Aber was soll ich denn groß machen? Ich lebe da wohlbehütet zu Hause bei meinen Eltern die ganze Zeit. Gut, ich würde sagen, dass wir die Sendezeit mit dererlei Problemen jetzt nicht weiter verschwenden. Geh in deine andere Gruppierung und verdiene dir dein eigenes Geld. Okay? Tschüss, Tim. Thomas, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Hallo Thomas. Hallo. Dein Thema? Ja, mein Thema ist ziemlich hart. Also ich habe vor gut 6-7 Wochen einen Herzinfarkt erlitten. In deinem Alter? In meinem Alter leider, ja. Ja. Und warst du vorher herzkrank oder war das völlig überraschend für dich? Nein, ich war nicht herzkrank, aber ich bin erblich vorbelastet. Und hatte einige Risikofaktoren dabei. Und das Problem ist nun, ich werde irgendwie nicht ganz mit fertig, weil ich habe immer noch so Albträume und habe Zukunftsangst. Also das ist vor 6 Wochen passiert? Ja, ist was länger her. Also das heißt 6 Wochen nach, war Anfang Oktober. Naja, okay, also ungefähr in der Zeit. Genau. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Ich war gute 3 Wochen im Krankenhaus, war dann 7 Tage zu Hause, danach war ich 3 Wochen in der Reha. Ja. Und hab da auch die ganzen Anwendungen gehabt mit Psychologie und... Ja. Aber da hat alles nicht so ganz geholfen, wie ich es haben wollte. Wie geht es dir denn im Moment körperlich? Körperlich geht es mir eigentlich ganz gut. Wie ist denn die Prognose so von den Ärzten, was das Körperliche anbelangt? Kannst du, wenn du dich an bestimmte Dinge hältst, kannst du eigentlich so ganz normal weiterleben? Ich kann eigentlich ganz normal weiterleben schon. Nur nicht halt die Arbeit machen, die ich machen will oder machen wollte. Mhm. Die darf ich nicht mehr. Mhm. Ich habe auch erhebliche Einschränkungen bekommen in der Hinsicht. Tangiert das auch dein Berufsleben? Zurzeit eigentlich weniger, weil ich bin vorher, 3 Wochen vorher hat man mich gekündigt, weil die Firma so gut wie pleite ist. Mhm. Was hast du beruflich gemacht? Ich habe, da wo ich vorher war, da war ich in einem Verlag tätig. In einem Verlag als was? Ja, Buchbinder. Buchbinder. Aber davor habe ich fast 4 Jahre Sicherheitsdienst gemacht. Mhm. Ja, das wirst du nicht mehr können, ne? Sicherheitsdienst. Nein, nicht mehr das, was ich gemacht habe. Das war Veranstaltungen und Personenbeförderung. Gut, also es gibt gewisse Einschränkungen, genau. Aber eigentlich kannst du normal leben. Ich könnte normal leben, genau. Aber jetzt kommt die Psyche dazu. Die Psyche, genau. Ich habe immer noch diese Zukunftsangst, dass das halt wieder passieren kann. Ja. Und obwohl ich halt die Tabletten nehme und auch meine Ernährung umgestellt habe. Mhm. Und wie war denn das da vor ein paar Monaten, als du den Herzinfarkt mit deinen 26 Jahren bekommen hast? Wo hast du ihn genau bekommen? Wo warst du da? Also es war montags morgens, ich war zu Hause, ich war kurz am Aufstehen. Mhm. Bin ganz normal wie immer ins Wohnzimmer und hab dann plötzlich so einen stechenden Druck auf dem Brustbein gespürt. Mhm. Und da wurde eigentlich immer schlimmer, hab erst eine frische Luft versucht und wie man halt macht, ne, was trinken. Und dann ging einfach nicht weg. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hör mal, ruf mal einen Notarzt, ich schaffe das einfach nicht mehr. Mhm. Ja, und dann kam da halt jetzt. Und ich habe den gar nicht mehr wahrgenommen, wenn er hier war. Mhm. Also bist du fast ohnmächtig gewesen, oder? Ja, so ungefähr. Mhm. Ich hab gar nicht mehr gemerkt, was der gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie der aussah, also von daher. Mhm. Und so, das ist dann so eine Situation, die man sich. Hallo? Hui, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Ich sehe nämlich, dass unsere gesamte Anlage hier abgekackt ist. Alle Anrufer, die gespeichert waren auf dem Computer, sind fort. Ich kann euch jetzt vielleicht schon mal sagen, was wir morgen vorhaben. Morgen haben wir das Thema Gestank. Ja, ein spezielles Thema. Ich möchte mich mit euch über Geschichten unterhalten, die euch wirklich so zum Himmel gestunken haben. Wann seid ihr konfrontiert worden, schon mal mit richtig heftig, unangenehmem Gestank? Oder vielleicht mit dem Körpergeruch des Partners? Oder mit dem Körpergeruch eines One-Night-Stands? Oder vielleicht habt ihr auch einen Beruf, in dem ihr immer und immer wieder mit heftigen Gerüchen umgehen müsst. Wie geht ihr damit um? Und das Thema am Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag, heißt Mein geheimer Wunschzettel. Wir sind hier nur kurz vor Weihnachten und da möchte ich gerne mit euch so ein bisschen über eure ganz geheimen und vielleicht auch intimen Wünsche reden. Euer geheimer Wunschzettel. Jetzt gucke ich mal hier auf meinem Bildschirm, was die Kollegen im Hintergrund zaubern und tricksen. Also es gibt große technische Probleme. Aber dennoch haben wir jetzt irgendwie auf einer Geheimleitung Hendrik. Und Hendrik ist 25 Jahre. Ist er da? Ja, danke. Hallo. Hallo. Hallo Hendrik. Ja. Dein Thema, dein Problem. Ich rufe an, weil die Jennifer, die erste, die heute in der Sendung war, ja, mich an mich selbst erinnert hat, ein Stück weit. Mhm. Erzähl mal deinen Fall oder deine Geschichte. Ja, und zwar geht das so. Ich war 3 Jahre lang mit meinem Freund zusammen. Mhm. Der nicht ganz so viel älter war wie der Freund von der Jennifer, aber immerhin 8 Jahre lagen da so zwischen uns. Und wir waren eben 3 Jahre zusammen und er hatte ein großes Problem damit, sein Coming-out über die Bühne zu bringen. Wie alt warst du denn, als ihr euch kennengelernt habt? Da war ich 22. 22 und er war 30, naja gut, das ist ja nun kein großer Unterschied, ne? Nee, nicht unbedingt. Nee. Aber der Unterschied zwischen uns bestand eben darin, wie wir so mit der Beziehung umgegangen sind. Mhm. Also wir waren uns beide schon sehr nah und bedeuteten uns schon sehr viel. Mhm. Die Trennung ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Es sind jetzt 6 Wochen mit einer Phase vorher von ungefähr 4 Monaten, in denen wir sozusagen verhandelt haben darüber, wie es denn nun weitergehen soll. Was war denn das Hauptproblem für dich in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren? Das Hauptproblem war im Grunde genommen immer den Status eines Liebhabers zu haben. Ich kannte nur den einen Menschen, eben meinen Freund, und seine Eltern nicht, seine Freunde nicht, seine Arbeitskollegen nicht. Weil, und der Grund lag darin, weil er sich auch für dich geschämt hat und nicht versteckt hat? Geschämt für mich nicht so direkt, würde ich sagen. Sondern, warum hat er das so? Er hat sich eher dafür geschämt, dass er schwul ist. Na gut, das bedingt einander ja. So. Also er hat nicht richtig geoutet gelebt. Ja, genau. Und deshalb habt ihr so eine Inselbeziehung quasi geführt und euch nur heimlich getroffen und alles nur alleine miteinander gemacht? Ja, relativ heimlich. Es gab keinen gemeinsamen Freundeskreis und keine Verbindung in die jeweiligen Welten des anderen. Also in meine Welt gab es schon Verbindungen, sonst hätte das Ganze auch, denke ich, nicht so lange gehalten. Mhm. Also meine Freunde sind da sehr locker, für die ist es überhaupt eigentlich kein Thema. Mhm. Für meine Eltern genauso wenig. Also das hätte sonst gar nicht so lange leben können. Mhm. Ne? Aber der Punkt ist halt, dass es mir nach dieser Trennung wirklich ausgesprochen gut geht. Hat er sich denn bis zum Schluss versteckt gehalten? Ja. Das heißt, er lebt heute auch immer noch ungeoutet. So ist es. Aha. Also ziemlich konservativ, auch was seine Arbeit angeht. Mhm. Da hat er halt auch die größten Befürchtungen und Bedenken und da hat er auch ganz evident sein Problem. Mhm. Aber er hat keine Beziehung, keine Frau noch nebenher. Nein. Also da haben auch viele meiner Freunde zwischendurch, jetzt auch am Ende, wo es so sehr problematisch wurde, dann in langen Gesprächen auch immer mal wieder gefragt, hat er denn nicht vielleicht doch eine Frau, vielleicht ist er ja gar nicht schwul, guck doch mal und so, aber das ist ganz eindeutig nicht so. Und dieses war für dich auch ein Grund, dich zu trennen, weil du nach 3 Jahren irgendwie die Faxen dicke hattest und hast gesagt, ich habe keine Lust mehr auf so ein geheimes Leben und so ein unehrliches Leben. Ja, und der Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit, der ist so groß gewesen. Ein Erlebnis habe ich gehabt beim Christopher Street Day jetzt Anfang Juli in Köln. Mhm. Da laufen ja schließlich zigtausende von Schwulen und Lesben Händchen halten, knutschend und laut kreischend mit viel Spaß und Vergnügen durch die Kölner Innenstadt. Mhm. Und es war noch nicht mal möglich, dass wir da mal Hand in Hand an der Straße stehen. Mhm. Na, und da ist mir echt der Kragen geplatzt und da war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, pass mal auf, ich halte das nicht mehr aus, du musst jetzt mal sagen, wie du dir das vorstellst. Und dann hat er sich gegen dich quasi entschieden und für seine Geheimniskrämerei. Ja, so kann man sagen. Im Grunde genommen schon. Ja. Wir haben zwar nach wie vor Kontakt, aber wenigstens ist das jetzt geklärt. Und da, um da nochmal auf die Jennifer zurückzukommen, auch wenn sie 8 Jahre mit dem zusammen gewesen ist, man muss doch immer auch sehen in der Partnerschaft, dass es halbwegs gleichberechtigt ist und ausgewogen und wo man selbst bleibt. Ja, was hat man von dieser Wunschvorstellung? Es ist auch so demütigend, finde ich, ne, wenn man von dem Partner versteckt quasi wird. Ne? Ja, absolut. Also, auch aus deiner Geschichte kann man eigentlich nur so lernen, dass man das nicht lange als Partner mitmachen sollte, ne, mitmachen darf. Ja. So ein Geheimniskrämer, so eine Geheimniskrämerei, so ein Versteckspiel. Genau, und diese kleine Welt, die bricht vielleicht zusammen, aber dafür eröffnen sich mindestens, weiß ich nicht, wie viele neue. So, und das wünsche ich dir von Herzen und auch eine, vielleicht bald eine neue oder tolle Liebe sogar. Ich danke dir. Alles Gute, Henrik. Tschüss. Tschüss. So, wir machen mal Versuche hier mit unserer Zaubermaschine, die man so Computer nennt. Thomas. Ja, hey. Hey, es ist jemand da. Bist du es von gerade, der Thomas? Ja, der Thomas mit dem Herzinfarkt. Mit dem Herzinfarkt, richtig. Da kracht aber plötzlich alles weg hier bei uns. Hat ja, unser, plötzlich war es, wenn er aufgelegt hat. Unser Computer ein Herzinfarkt. Ja, also wir waren stehen geblieben bei der Angst, dass dir wieder sowas widerfahren könnte, dass du mit deinen jungen Jahren nochmal einen Herzinfarkt bekommen könntest. Du hast gesagt, dass du in der Reha-Klinik auch so psychologisch betreut worden bist. Wie haben die Fachleute dir dann so, haben die dir so ein bisschen Wegweisung gegeben, wie du dagegen angehen kannst, gegen diese Angst? Gut, ich hatte keine Einzeltherapie da bekommen, weil die hatten da weniger Zeit und auch Platzprobleme, waren halt nur Gruppentherapie. Und da hat man ja nicht so viel Zeit, sich mit einem zu beschäftigen, als wenn man da ein Einzelgespräch führt, sag ich mal. Ne? Aber gut, okay, es war zwar schon hilfreich. Aber im Nachhinein hat mir das nicht viel geholfen, vor allen Dingen, weil man in der Reha noch festgestellt hat, dass ich halt noch ein Blutgerinnsel im Herz habe, also ein Thrombus. Hast du immer noch? Habe ich immer noch. Ich mache deswegen auch noch das Makoma. Und das hat mich dann wieder psychisch zurückgeworfen. Und ich meine, ich lebe so eigentlich. Also die Nebenwirkungen dieses Medikamentes haben dich psychisch quasi. Nein, haben damit, die Nebenwirkungen damit gar nicht jetzt. Aber es hat dich zurückgeworfen, dass du dieses Blutgerinnsel im Herz hast, oder wie? Nein, auch nicht. Das schränkt mich auch nicht mal ein oder so. Es ist halt im Kopf selber drin. Halt, dass da wieder was Neues drin ist, oder drin war, was langsam zwar weggeht. Verstehe. Aber dass es immer noch nicht weiter vorangeht. Ja. Und ich glaube, gerade auch bei so einer Erkrankung spielt die Psyche schon eine große Rolle, ne? Dass man mit der Psyche viel zumindest so bewegen, regeln kann. Doch, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, weil man auch nicht ganz genau weiß, wo man steht, auch jetzt noch nicht. Ja. Man kann zwar mehr machen als kurz nach der Erkrankung, als sie ausgebrochen ist. Ja. Aber man ist immer nicht zu 100% fit. Ja. Und das schränkt einen auch im Kopf ziemlich weit ein. Ja, deswegen würde ich es für ganz, ganz wichtig halten, dass du eine im Moment so eine begleitende psychotherapeutische Behandlung bekommst, damit du seelisch und psychisch auch stabil wirst. Hm. Ne? Damit die Seele nicht irgendwie gegen deinen Körper arbeitet nach so einer schweren Erkrankung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich dann auch in so eine Angst so reinsteigert und dadurch vielleicht eher anfällig wird für eine weitere Erkrankung oder für irgendwas anderes. Na gut, reinsteigern, das ist wahrscheinlich gut möglich, weil vor allem hat auch halt durch diese Angst hat man extrem viele Stimmungsschwankungen. Eben, genau, eben. Und die habe ich auch schon gespürt. Mhm. Und es muss ja möglich sein für dich nach so einer schweren Erkrankung, dass auch die Krankenkassen dir dann so eine psychotherapeutische Behandlung zahlt und dich unterstützt. Ich würde gerne vorschlagen, dass meine Psychologin dir noch ein paar ganz praktische Tipps gibt, wie du eine solche begleitende Psychotherapie einfädelst. Ich würde es dir dringend raten, nach dem, was dir widerfahren ist. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch gerne nutzen. Ja. Dann leg mal auf und die Petra ruft dich gleich wieder an und ich wünsche einfach wirklich von Herzen gute Genesung. Alles Gute. Okay, alles Tschüss, klar. Thomas. Danke, alles Gute auch. Dankeschön, tschüss. Sascha, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Sascha. Hallo Jürgen, guten Morgen. Du klingst aber weit weg. Ja, ich wohne jetzt in Bayern. Gut, dann darfst du auch weit weg klingen. Und ihr seid wahrscheinlich völlig eingeschneit in Bayern, ne? Teilweise, noch nicht ganz. Wo wohnst du denn? In der Nähe der Berge? Nee, in Föhringen. Aha. Das ist so Randgebiet. Das ist Randgebiet, genau, ja. Ja, ja. Jürgen, ich wollte mich bei dir und bei deinem Team bedanken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich habe letztes Jahr in der ersten Sendung nach der Sommerpause mit dir telefoniert. Ich hatte letztes Jahr einen Schlaganfall gehabt und konnte mich nicht mehr bewegen. Ja. Also linksseitig gelähmt. Ja. Und ich war ja damals so weit, dass ich Schluss machen wollte. Mhm. Ich erinnere mich deshalb daran, weil auch du mit deinen 23 Jahren ja sehr jung bist für so eine Erkrankung. Richtig. Genau wie gerade Thomas, der mit 26 den Herzinfarkt bekommen hat. Genau. Und du warst sehr fertig mit den Nerven, ich weiß. Ja. Sehr depressiv. Ja. Mittlerweile kann ich wieder laufen. Aha. Ich kann mich wieder vollständig bewegen. Aber wie ist das möglich? Du hast es damals schon doch so dargestellt, dass die Lähmungen so konstant sind, dass da, wenn ich mich recht erinnere, dass da keine große Hoffnung mehr bestand. Ja, ich habe das große Glück gehabt, zu einem sehr, sehr guten Arzt zu kommen, der wirklich alles mit mir gemacht hat. Also von Physiotherapie über Naturheilkunde und Elektrotherapie, also alles Mögliche. Und der hat es für uns laufen gebracht. Mhm. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich konnte Anfang des Jahres, also Mitte Januar, habe ich meinen ersten Schritt ohne Rollstuhl wieder gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur am Stock. Und wie ist es heute? Ja, heute laufe ich ohne Stock. Mhm. Ich habe zwar, wenn ich viel laufe oder lang laufe, noch so gewisse Probleme, dass dann der Fuß wieder leicht taub wird oder so, aber das wird sich über die Zeit auch noch legen. So, jetzt müssen wir nochmal zurückblättern, als wir miteinander gesprochen haben. Mhm. Vor anderthalb Jahren, einem Jahr und einem Vierteljahr ungefähr. Richtig, ne, war genau. Das. Da warst du halbseitig gelähmt. Ja. Da konntest du dich fast überhaupt gar nicht selbst helfen, ne, dir helfen. Genau. Halbseitig gelähmt heißt, dass du damals im Rollstuhl und im Bett verbracht hast. Ne? Genau, richtig. Also nur Rollstuhl und Bett, und sonst war da nichts drin. Ganz genau. Und jetzt, nach dieser Zeit, läufst du wieder? Richtig. Kannst auch den einen Arm, der vorher gelähmt war, auch bewegen? Ja, den kann ich auch wieder bewegen. Das ist ja unglaublich, ne? Das ist der Hammer, wirklich. Und deswegen bin ich echt dankbar, dass ich damals durchgekommen bin und ja, dass du und deine Psychologin mir da wirklich so Mut gemacht haben, doch weiterzumachen. Das freut mich ungemein, dass du das sagst und dass du es auch geschafft hast und dass das alles so gut geklappt hat. Ja, und jetzt liegt hier neben mir eine liebe Frau, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Also mit der Liebe funktioniert das auch noch? Ja. Gott sei Dank. Super. Weißt du, das sind für mich oftmals auch so schwierige Situationen hier in der Sendung, wenn jemand wirklich so einen Schicksalsschlag hat einstecken müssen. Mhm. Und dann hat man so als gesunder Mensch gut reden. Ja, du musst und sieh nach vorne und beiß auf die Zähne und so. Aber dann so eine Rückmeldung von dir zu bekommen, dass das auch genutzt hat, das gute Zureden und das Hoffnung machen, ist natürlich ein schön, super schönes Erfolgserlebnis hier für uns alle. Ja, das war mir einfach auch wichtig, euch diese Rückmeldung zu geben. Also wir sind vor 2 Wochen zusammengezogen jetzt auch. Ja. Sind mittlerweile verlobt. Mhm. Sie bringen 2 Kinder mit in die Beziehung, die einfach fabelhaft sind, die Kinder wunderbar. Mhm. Und nächstes Jahr wollen wir heiraten und ja, wir haben uns so überlegt, als kleines Dankeschön, dass du mit deinem Team dann einfach vorbeikommst. Das ist ja sehr lieb. Da machen wir einen Betriebsausflug nach Bayern. Genau. Also du informierst uns rechtzeitig, wenn wir auch nicht vorbeikommen können, kriegst du natürlich von uns allen vielleicht ein Bild und eine Karte oder mit Unterschriften von allen oder irgendwas denken wir uns schon aus. Alles klar. Wie geht das denn, noch eine Frage, so kannst du beruflich vielleicht auch schon wieder irgendwas machen oder irgendwann irgendwas machen? Ja, das ist so, dass ich momentan in Teilhabe eines Investmentcenters bin. Ein Investment was? Investmentcenter. Center, ja. Richtig. Mhm. Also wir machen im Prinzip alles, was mit Geld zu tun hat. Mhm. Da bin ich zu 50% dran beteiligt. Mhm. Und mir wurde jetzt vor kurzem angeboten, ab nächstes Jahr eine große Immobilienfirma zu übernehmen. Ja, perfekt. Perfekt. Absolut. Perfekt. Also, noch ein Satz. Wichtig finde ich auch deinen Anruf nicht, dass wir uns hier wohlvoll fühlen und uns freuen, sondern ich weiß ja, wie viele auch sehr kranke Menschen nachts diese Sendung verfolgen. Mhm, richtig. Und wenn du, der du selbst so etwas durchgemacht hast, so eine Geschichte erzählst, was meinst du, wie viele Menschen das Mut macht, die für sich dann vielleicht auch sagen, okay, der hat es geschafft, schaffe ich es vielleicht auch. Also ja, man muss dann nur die Hoffnung nicht aufgeben und man muss an sich selber glauben. Genau, so ist das. Ich danke sehr für deinen Anruf, wünsche dir und deiner Familie, deiner jungen Familie alles Gute und schreib uns, wenn du heiratest. Mach ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. 1.41 Uhr, 46 Sekunden, ganz kleine Pause. Nur 42 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein Thema, eine Themennacht und da heißt das Thema Gestank. Ich möchte mich mit euch über stinkende Sachen unterhalten, was euch schon mal so richtig zum Himmel gestunken hat. Vielleicht habt ihr einen Beruf, in dem ihr sehr viel mit Gestank konfrontiert werdet. Vielleicht ist euch sonst schon mal etwas widerfahren, wo es euch oder uns allen vielleicht nur schaudert, wenn man sich das so vorstellt, großmäßig. Oder vielleicht gibt es noch ganz andere Aspekte zum Thema. Gucken wir mal morgen. Thema Gestank morgen, heute Freitagnacht. Sabrina ist jetzt dran. Sabrina ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Dein Thema. Ja, es geht für mich um das erste Mal, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Ja. Und zwar muss ich da ganz kurz was dazu sagen. Also ich hatte schon einige Beziehungen, das letzte war jetzt 3,5 Jahre. Und ich habe aber nie mit dem Mann, mit dem ich zusammen war, geschlafen. Und zwar muss ich dazu noch sagen, dass ich als Kind vergewaltigt und missbraucht worden bin. Von wem? Von jemand aus dem Bekanntenkreis. Möchte ich jetzt nicht so näher drauf eingehen. Hm. Sag nur, damit ich das besser einordnen kann, wie alt du da warst, als das passiert ist? Da müsste ich so 5 oder 6 gewesen sein. Und wie lange hielt das vor? Wie viel? Ja, schon über 1-2 Jahre schon. Hm. Das heißt, es ist in dieser Zeit auch dann sehr oft passiert? Ja, doch. Weiß das jemand? Meine Ex-Freunde oder 2 Stück von denen wissen das. Aber deine Eltern haben das damals nicht erfahren, heute wissen sie es auch noch nicht? Nee, wissen sie nicht. Mm-mm. Gibt es diesen Menschen, der das gemacht hat? Kennst du den? Gibt es ja, den noch? Kenne ich noch. Hat deine Familie noch Kontakt zu dem? Nee, nicht mehr. Mm-mm. Mhm. Ist schon länger kein Kontakt mehr, aber ist auch besser so, weil ich möchte den eigentlich auch nicht wiedersehen. Mhm. Du warst ja nur ganz kleiner, mit 5, 6 Jahren. Ja. Ich habe das auch gar nicht so registriere. Das ist mir, sag ich mal, erst in meiner Pubertät wieder so wahr geworden. So habe ich so einzelne Bilder wieder vor Augen gehabt und so. Und könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn einem in diesem Alter so etwas widerfährt, dass man das sehr von sich wegschiebt, ne? Ja. Und gar nicht das so in die Erinnerung haben möchte, ja. Ne? In die Erinnerung hinein. Ja, ist mir erst wieder so wahr geworden, als es ja um Sexualität irgendwann ging, sag ich mal. Jetzt warst du, hast du gerade gesagt, 3,5 Jahre mit einem jungen Mann zusammen. Ja. Und ihr habt nicht miteinander geschlafen. Nee. Also ich habe ihm das nach sehr kurzer Zeit eigentlich schon erzählt, weil ich von Anfang an sehr viel Vertrauen zu ihm hatte. Und er ist da auch am Anfang ganz gut mit klargekommen und hatte da auch unheimlich viel Verständnis für. Und ich sag mal, die erste Zeit war sowieso sehr schwierig, mich allein öffnen, mich vor allem nackt, sag ich mal, zeigen zu können. Und ja, dann haben wir es sehr oft probiert, miteinander zu schlafen. Und achso, es gab schon erotische und auch sexuelle Situationen. Ja, schon. Nur in dem Moment, sag ich mal, wo er in mich eindringen wollte, sag ich mal, ist mein Kopf dann, also war alles weg und ich wollte nur noch weg und also ich habe total zugemacht und ich konnte es einfach nicht mehr. Und wir haben es sehr oft probiert, aber es hat nie geklappt. Also ich habe mich so verkrampft, dass er gar nicht in mich reingekommen wäre. Ja, ja. Das heißt, die Beziehung ist deshalb dann auch in die Brüche gegangen, weil das sexuell nicht so lief, wie es hätte laufen sollen? Ja, im Endeffekt auf jeden Fall schon. Macht dir das für dich Angst, dass du Sorge hast, das eigentlich so nicht in den Griff zu bekommen? Ja, das auf jeden Fall, weil ich hatte auch schon eine Psychologin, mit der ich darüber gesprochen habe, aber die hat mir auch irgendwo nicht geholfen. Und ich habe jetzt wieder jemand anders kennengelernt, den ich sehr mag. Ich bin zwar nicht mit dem zusammen, aber er wird sehr gerne mit mir schlafen und ich kann es einfach nicht. Ich würde es gerne. Also Sabrina, für diesen Fall, den du jetzt schilderst, gibt es nicht so einen ganz tollen, super schlauen Rat, den man in so ein paar Sätzen sagen könnte. Ich glaube, man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, was eine Verletzung in der Seele eines Kindes angerichtet wird, wenn einem Kind so etwas widerfährt, was dir widerfahren ist. Ja. Ne? Wenn du 1-2 Jahre so etwas hast ertragen müssen als Kind, ist das überhaupt nicht klar zu sehen von außen, was das wiederum für Spätfolgen für dich und deine Sexualität eben jetzt auch im Besonderen ja. hat. Deshalb würde ich dir, du hast das zwar gerade so gesagt, du hast auch schon mal mit einer Psychologin gesprochen, aber das ist mit einem Mal reden auch nicht getan. Ich würde dir ganz dringend anraten, in eine Therapie zu gehen, eine Psychotherapie, damit du mit einem erfahrenen Menschen, der sich auch damit auskennt, auch mit sexuellem Missbrauch auskennt, einfach in deine Seele runtersteigst und mal guckst, was da los ist, ne? wie alles miteinander verbunden ist. Ja, ich habe mich da auch schon umgehört, aber ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht das Richtige gefunden, weil ich dachte, ich war bei einer normalen Psychologin, auch wegen Essstörungen, die ich, sag ich mal, auch dadurch gekriegt habe, weil ich zu meinem Körper ein ganz anderes Verhältnis wahrscheinlich habe als andere Mädchen. Was für eine Essstörung hast du denn? Ich hatte Magersucht. Hattest oder hast du immer noch? Ja, habe ich teilweise immer noch, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also ich habe es eigentlich relativ gut unter Kontrolle. Nur ich schätze mal, dass das auch darauf aufbaut, weil ich meinen Körper, sag ich mal, auch nicht so mag. Klar, so. Ich bin ganz sicher, dass es da enge Zusammenhänge gibt. Ja. Ja. Und ich habe dann mit ihr auch das Thema angesprochen, mit der Psychologin, und ich habe mich jetzt auch weiter umgehört und also ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen Psychologen dafür gefunden und die richtige Therapie, ehrlich gesagt. Da können wir dir gleich ein bisschen behilflich sein. Ja. Wir können dir natürlich nicht so ganz richtig behilflich sein, wie du einen Therapeuten findest, wo die Chemie auch stimmt zwischen dir und dem. Nee, das meine ich nicht, aber dass ich weiß, er kennt sich da, sag ich mal, ein bisschen mit aus. Ja, da können wir dir gerne, da kann meine Psychologin dir gerne gleich noch ein paar Adressen geben. Ja. Aber ich merke schon, dass du sehr bereit bist und auch willens, sowas zu machen. Ja, aber ich möchte es endlich erleben. Ich möchte endlich offen lassen. Sein, ja. Weil es ist ja eigentlich das Normalste von der Welt, es machen klar. so viele. Und du kannst eben nicht, wenn dir sowas widerfahren ist, kannst du das nicht per Vernunftentscheidung, kannst du nicht gegen angehen, gegen deine Verkrampfung, das geht einfach nicht. Nee. So, deshalb musst du ein Fachmensch ran. Ja. Und du legst mal bitte auf, meine Psychologin Petra ruft dich an und wird dich versorgen, hoffentlich mit ein paar gescheiten Adressen. Ja. Und dann wünsche ich einfach gutes Gelingen und du musst aber auch geduldig sein dabei. Ja, natürlich. Das ist nicht in 3, 4, 5 Sitzungen getan. Das kann nee, auch das weiß ich. kann auch vielleicht ein Jahr dauern oder so. Ja. Aber es gibt so viele Erfolgsmeldungen, gerade wo solche Fälle im Hintergrund passiert sind, wie du sie gerade geschildert hast, dass ich da guten Mutes bin, sehr optimistisch, dass du es schaffen wirst, weil du wirkst ja auch so als eine Frau, die das will und auch an sich arbeiten möchte. Leg mal auf, wir rufen wieder an. Ich wünsche alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Carsten, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Carsten. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo, Carsten. Ich habe ein Problem. Ich bin vor 5 Monaten in so eine relativ schlechte Clique reingeraten. Mhm. Und da haben wir jemanden zusammengeschlagen. Mhm. Also die anderen meinten zu mir, so, wir sind da rumgelaufen in der Gegend. Wie viel wart ihr denn? 3 Mann, 4 Mann. Mhm. Ja, sind in der Gegend rumgelaufen, ziellos, haben jemand gesucht. Und die anderen meinten zu mir, so ein Typ hätte die früher mal zusammengeschlagen. Und da bin ich hingegangen, habe mit dem vernünftig geredet. Und die anderen sind dann hinterhergegangen und meinten zu mir, ich soll den festhalten. Mhm. Und also das Fahrrad von dem und den dann zusammengeschlagen. Der, den ihr zusammengeschlagen habt, wie alt war der? 18. 18. Du bist 16 und die anderen Kumpels in deiner Clique, sind die so alt wie du oder ein bisschen älter? Ja, ein bisschen älter, 16, 17, 18, 19. Auch so. Mhm. Ja. Also bist du der Jüngste in der Gruppe? Ja, war ich damals. Jetzt bin ich zum Glück nicht mehr in der Clique. Ach so. Mhm. Ja. Also da ist dieser Junge zusammengeschlagen worden, obwohl du zum Beispiel gar nicht weißt, was dahinter steckte. Und das war reine Willkür eigentlich. Ja, genau. Mhm. Habt ihr ihn verletzt, richtig? Ja, richtig doll. Wie schwer verletzt? Ja, also er hatte ein paar Rippen gebrochen, einen Zahn ausgeschlagen, Nase gebrochen. Das tut mir auch voll leid. Was ist daraus geworden? Jetzt habe ich am Donnerstag die Gerichtsverhandlung. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich bei ihm entschuldigen soll oder kann, weil ich habe ihn nach dem Vorfall nicht mehr wieder getroffen. Der ist ins Krankenhaus gekommen? Ja, ja. Ja. Und du hast jetzt die Anzeige dann im Hals. Hast du selbst richtig mit zugeschlagen? Nee, ich habe ihn nicht geschlagen. Die anderen haben nur erzählt, dass ich sie angestiftet hätte. Achso, die anderen geben dir die Schuld? Ja, ja. Aber sie sagen auch, dass ich nichts gemacht habe. Ach, das sagen die auch? Ja. Ich meine, da hast du ja schon mal ganz gute Karten, dass du nicht zugeschlagen hast. Ja, ja. Aber die beschuldigen dich, dass du sie angestiftet hast. Genau. Mhm. Das ist das Problem. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Ich hab sie nicht angestiftet. Gut, dann musst du das natürlich auch so klar alles vor Gericht dann sagen. Ne? Ja, ja. Aber deine Frage ist ja auch ein Problem, wie du diesem Jungen gegenüber dich verhalten sollst. Ne? Genau. Ist der denn jetzt im Moment wieder richtig fit? Ja, der soll wohl hier in unserem Ort eine Ausbildung machen. Mhm. Und du wirst ihn dann bei der Gerichtsverhandlung vermutlich zum ersten Mal sehen? Ja. Ja. Also erstmal finde ich es angebracht und ich glaube, das ist ja auch so bei dir gefühlsmäßig angesagt, dass du auch vor Gericht sagst, dass dir das sehr leid tut, was da passiert ist. Ja, klar. Ne? Und dass du das eigentlich ganz schlimm findest, dass du da in sowas verstrickt worden bist. Ja, ja, das ist das. Und vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit im Rahmen dieser Gerichtsverhandlung oder am Rande der Gerichtsverhandlung, dass du dich persönlich auch bei ihm entschuldigen kannst. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann krieg doch mal raus, wo er wohnt. Ja. Und versuche ihn anzurufen. Und wenn er nicht mit dir sprechen will, weil er vielleicht noch so sauer ist, dann schreib ihm einen Brief. Aber unternimm was, damit er sieht, der Carsten meint das auch wirklich ernst. Ja, klar. Ich meine, du bist erst 16 Jahre alt, da kann einem ja schon mal sowas passieren, dass man in sowas verwickelt wird. Ja, nur ich finde das schade von unserem deutschen Gericht, weil ich bin früher Schutzgeld erpresst worden. Mhm. Und da ist nichts unternommen worden. Mhm. Und heute, wenn jeder andere, was weiß ich, Sexualtäter oder so, kriegt ein Jahr, wird dann wieder freigesprochen. Mhm. Und wenn dann Leute Lügen erzählen, dem wird dann mehr geglaubt wie mir, obwohl die mehr vorbestraft sind. Du wach erstmal ab. Die Gerichtsverhandlung steht ja noch vor dir. Ich hoffe mal, dass du einen guten Richter findest, der dich auch ganz gut einschätzen kann. Du stehst ja vor ihm und du wirst ihm alles erzählen. Ja, ich habe nur Angst vor der Strafe. Nun gut. Und wenn es eine kleine Strafe ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Dann machst du das halt und dann passiert es hoffentlich nie wieder. Ja. Wenn du jetzt diesen Jungen treffen würdest, ne, wäre dir das sehr peinlich, dem gegenüber zu stehen? Ja, eigentlich ja, aber ich mich schäme dafür. Ja. Das ist da. Mhm. Carsten, dann hoffe ich, dass du einen milden Richter, also nicht einen milden, einen korrekten Richter findest. Ja. Für dich. Ne? Vielen Dank, Dominik. Und versuche wirklich auf allen Wegen, dich bei ihm zu entschuldigen. Ja, probier. Du bist aus der, ach, das wollte ich ja fragen, du bist aus der Clique, bist du raus? Ja, zum Glück, weil die sind jetzt total abgestiegen. Die nehmen viele Drogen und so. Ja, und es gab auch kein Problem für dich, da rauszukommen. Die haben dir nicht irgendwie gedroht oder so etwas. Nee. Gut, das ist auch schon mal. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig, glaube ich, für die Gerichtsverhandlungen, dass du auch sagen kannst, hier, Leute, ich bin auch nicht mehr dabei. Ich will wirklich sowas nicht mehr machen. Mhm. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Du. Tschüss, Carsten. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, www.nachtlager.de. Das ist eine ganz toll gestaltete Fanseite, Domian-Fanseite, von Gordon Voss gestaltete Fanseite im Internet. Und der Gordon Voss, der Betreiber von www.nachtlager.de, hat sich für die Weihnachtszeit eine interessante Sache ausgedacht, nämlich das Domian-Weihnachts-Special. Schaut doch mal rein. Ich glaube, man kann eine ganze Menge Sendungen sich im Internet angucken. Für die Zeit, in der Zeit, während wir in der Weihnachtspause sind, hat der Gordon so ein paar Sachen zusammengestellt, die man sich da angucken kann. www.nachtlager.de. Bettina, 42 Jahre, ist da. Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen. Ja, fast 42 Jahre. 41, Entschuldigung. Ja, ganz genau. ich werde Oma. Nach den ganzen problematischen Themen, die jetzt gelaufen sind, ich freue mich, dass ich Oma werde. Ja, trotz dass du so eine junge Frau noch bist? Ja. Ja. Es sind natürlich nicht alle Leute Oma und Opa mit 41, ne? Ja, aber ich finde, es ist auch schön fürs Enkel. Na klar, natürlich. Ja. Du kannst mit dem Enkel ja irgendwann noch in die Disco gehen. Ja, genau. außerdem muss ich sagen, ich liebe auch Hella von Sinnen. Und da wird sie sich sehr freuen. Ich bin sicher, sie wird dabei sein jetzt und Conny Scheel. Das ist für mich, ich sag, nach dem, was ich jetzt hier gerade so mitbekommen habe, als ich in der Warteschleife lag, es ist traurig, absolut traurig, was man hören muss. Mhm. Weil auch ich habe noch eine 11-jährige Tochter, wo ich sagen muss, da habe ich auch, ich habe Angst, wenn ich die auf den Schulweg schicke und wenn die eine halbe Stunde zu spät nach Hause kommt, was ist passiert. Aber also, bei dir passiert was ganz Tolles, du wirst Oma. Ja. Wie alt ist deine Tochter oder dein Sohn? Der das ist meine Tochter. Das ist die Tochter. Die älteste Tochter, die ist 23. Ja. Die ist zwar im Moment in der Ausbildung, aber wir haben ihr gesagt, Tic-Tac-Oma ist da, wir geben ihr alle Unterstützung, alles was da ist. Ja. Und ich glaube, da kann nicht so viel schief gehen. Das ist aber, glaube ich, auch schon, da muss man sich ja als 41-jährige Frau auch so ein bisschen erstmal so einfinden in die Rolle, ne? Dass da so vielleicht so ein kleines Würmchen irgendwann ist, das dann auch Oma sagt, ne? Ja. Oder? Also meine kleine Tochter wollte immer gerne ein Schwesterchen haben, habe ich gesagt, da bin ich raus aus dem Alter. Jetzt gibt's ein Enkelchen. Habe ich gesagt, dann wiege ich nur Enkelkinder. Ja. Dann war bei der großen Tochter, die sagte immer, nein, ich habe die Ausbildung, da gibt's keine Kinder, aber jetzt ist es nun mal eben passiert. Ist denn da so alles im Lot auch mit der Partnerschaft? Mit der Partnerschaft ist, die verloben sich am 27.12. Das ist der Jahrestag von ihnen. Dann kennen sie sich genau ein Jahr, und da wollen das, aber das ist unabhängig von dem Kind, wollen sie sich eh verloben. Ist das ein Wunschkind oder ist es halt so passiert? Nein, also ein Wunschkind in dem Sinne ist es nicht. Es ist jetzt eben passiert. Und jetzt, also Kinder haben wollen sie auf jeden Fall, sie wollen auch zusammenbleiben, aber Wunschkind in dem Sinne kann man jetzt nicht sagen. Also es ist ein bisschen. Aber es ist jetzt sehr erwünscht, so kann man sagen, ne? Es ist passiert, also. Und jetzt freuen sich alle drauf und das ist auch gut so. Oh ja. Eine schöne, gute Meldung zum Ende der Sendung. Ja, vor allem, weil es ist so viel Böses und so viel Schlimmes, was man so hört in deiner Sendung. Ich verfolge deine Sendung sehr oft und man hört so Vergewaltigung und ich finde es sehr schlimm. Ich muss auch sagen, ich habe eine 11-jährige Tochter noch und was ich auch höre, Gewalt an den Schulen ich habe da wirklich auch manchmal Panik. Wenn meine Tochter eine halbe Stunde zu spät kommt, drehe ich am Rad. Ja, ich glaube, ich würde auch genauso draus sein, wenn ich Kinder hätte. Nachdem, was alles so passiert und was man hört, ist das, glaube ich, auch verständlich. Wir müssen Schluss machen, Bettina. Du grüßt ganz herzlich deine Tochter von mir und wünschst alles Gute. Ja, danke, mache ich. Und schön, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Ich wünsche an euer Team und auch an Hella von Sinn, ich weiß, dass du mit ihr öfters mal einen Dienst gemacht hast, Ich bin ein riesengroßer Fan von Hella von Sinn. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Sehr lieb von dir. Ein Happy New Year. Sehr lieb. Das wünschen wir auch. Jetzt muss ich Schluss machen, wenn die Sendung gleich vorbei ist. Ja, rutscht nicht so tief. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema Gestank. Was hat euch bisher am meisten gestunken in eurem Leben? Morgen 1 Uhr. Tschüss.